In der TVRK werden die Aktivitäten dazu, den Sport zu popularisieren und zur alltäglichen Angelegenheit zu machen, kräftig entfaltet. Die Funktionäre der Ministerien und zentralen Institutionen wie des Ministeriums für Landespflege und Umweltschutz bemühen sich darum, das Tennis zur alltäglichen Angelegenheit der Massen zu machen. In den freien Stunden wie der Arbeitspause werden die Tennisspiele in verschiedenen Formen und Methoden organisiert. In den Sportanlagen an vielen Orten in der Stadt Pyongyang treiben die werktätigen Jugendlichen, Studenten und Schüler aus verschiedenen Anlässen, einschließlich der Fest- und Ruhetage, die Spiele in mehreren Sportarten wie Volleyball, Basketball, Tischtennis und Federball und stellen dabei ihren Körper und ihre Seele. Auch in den Provinzen wie im Kreis Samjian vom Bezirk Yanggang gibt es herrliche Basen für Sport und Kultur und Gefühlsleben, wo die Massensportwettkämpfe im Einklang mit den regionalen Besonderheiten und Verhältnissen aktiv stattfinden.